Erster du, Menschensohn, nimm einen Ziegelstein. Lege ihn vor dich hin. Zeichne die Stadt Jerusalem darauf. Zweiten baue eine Mauer um die Stadt. Baue einen Turm und einen Damm. Stelle Soldaten auf. Setze Belagerungsgeräte ein. Dritter nimm eine eiserne Pfanne. Stelle sie als Wand zwischen dich und die Stadt. Schau auf die Stadt. Du sollst sie belagern. Dies ist ein Zeichen für das Volk Israel. Vierter lege dich auf deine linke Seite. Du sollst die Schuld des Volkes Israel tragen. Die Tage, die du liegst, zeigen ihre Schuld. Fünfter ich mache die Jahre ihrer Schuld zu Tagen. Es sind 390 Tage. So sollst du die Schuld des Volkes Israel tragen. Sechster danach lege dich auf deine rechte Seite. Trage die Schuld des Volkes Juda. Das sind 40 Tage. Für jedes Jahr rechne ich einen Tag. Siebte schau mit deinem Gesicht und deinem Arm auf die Belagerung Jerusalems. Sprich Worte gegen die Stadt. Achter ich werde dich mit Stricken fesseln. Du kannst dich nicht umdrehen. Das ist, bis die Tage deiner Belagerung vorbei sind. Neunter nimm Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen, Hirse und Dinkel. Gib alles in ein Gefäß. Backe Brot daraus. Das sollst du essen, solange du liegst. Zehnter du sollst dein Essen abwiegen. Eis es täglich 20 Sekel. Du sollst es nur wenig essen. Elfter du sollst auch Wasser abmessen. Trinke jedes Mal ein Sechstel hin. Du sollst es nur wenig trinken. Zwölfter du sollst Gerstenkuchen essen. Backe diese Kuchen vor ihren Augen. Du sollst sie auf Menschenkot backen. Dreizehnter Gott sprach, so werden die Israeliten ihr Brot essen. Es wird unrein sein. Sie werden es bei anderen Völkern essen, wohin ich sie schicke. Vierzehnter ich sagte, ach, Herr Gott. Ich war noch nie unrein. Ich habe nie totes Tierfleisch gegessen. Ich habe nie verdorbenes Fleisch gegessen. Fünfzehnter er sprach zu mir, gut. Ich erlaube dir Rindermist. Du sollst dein Brot darauf backen, statt Menschenkot. Sechzehnter er sprach zu mir, Menschensohn, ich werde das Brot in Jerusalem wegnehmen. Sie werden ihr Brot abwiegen und mit Angst essen. Sie werden Wasser abmessen und mit Schrecken trinken. Siebzehnter sie werden nicht genug Brot und Wasser haben. Sie werden sich gegenseitig erschrecken. Sie werden wegen ihrer Schuld schwach werden.